Na also, es geht doch. Endlich traut sich in Deutschland mal wieder jemand etwas. Mitten in der Wirtschaftskrise wollen deutsche Firmen 400 Milliarden Euro für ein Megaprojekt in der Wüste locker machen. Das erfordert Mut und den festen Willen, an Visionen zu glauben. Beides Fähigkeiten, die man bei Entscheidungsträgern dieser Tage gerne öfter sehe. Das wegweisende Konzept, das die Münchner Rückversicherung nun gemeinsam mit Partnern wie RWE, Siemens und der Deutschen Bank vorantreiben will, verspricht drei Dinge unter einen Hut zu bringen. Die Sicherung der Stromversorgung, den Kampf gegen den Klimawandel und das Ankurbeln der Wirtschaft auf dem schwarzen Kontinent. Die Idee dahinter ist nicht neu, aber bestechend. Gigantische Solarkraftwerke sollen in Nordafrika Sonnenwärme einfangen, in Strom verwandeln und diesen über neue Hochspannungsleitungen ins europäische Netz speisen. Grüne Energie aus der Wüste, damit in Europa auch weiterhin billiger Strom aus der Steckdose kommt. Dazu Arbeitsplätze und Perspektiven für die Anrainer der Sahara. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und natürlich laufen solche Megaprojekte immer Gefahr zu scheitern. Im Fall der Wüstenstrom-Initiative sind die Fallstricke vor allem politischer Natur. Wer Milliarden investiert, um in nordafrikanischen Ländern riesige Spiegelfelder für die Sonnenwärmeernte aufzubauen, muss sich sicher sein, dass die Regierungen dieser Länder auch in 20 Jahren noch zu ihrem Wort stehen. Nur wenn es gelingt, auch die bislang skeptischen Nordafrikaner für das Megaprojekt zu begeistern, gibt es eine reelle Chance auf Erfolg. Sich dafür ins Zeug zu legen, lohnt aber zweifellos. Seit Jahren schon rechnen Experten vor, dass solarthermische Kraftwerke von der Größe Bayerns in der Sahara den Strombedarf der ganzen Welt decken könnten. Die Vorläufer dieser Kraftwerke sind bestens erprobt. Die Technologie ist simpel und hat im Gegensatz zu großen Solarzellenfarmen den Charme, dass sich viele Komponenten an Ort und Stelle herstellen lassen. Die verlustarme Stromübertragung nach Europa dürfte den Ingenieuren zwar noch Kopfzerbrechen bereiten, prinzipielle technische Hürden gibt es aber nicht. Am Ende wird deshalb allein politischer Wille den Ausschlag geben, ob die ambitionierte Ökostrom-Initiative Wirklichkeit wird. Ohne staatlich garantierte Stromabnahmepreise wird sich nämlich kein Investor auf das Risiko einlassen. Wenn Berlin und Brüssel die Weichen richtig stellen, wäre das eine Art europäisches Apollo-Programm für die umweltfreundliche Energieversorgung von morgen und ein willkommenes Signal zum Aufbruch in Deutschland, dessen Politiker bisweilen völlig vergessen zu haben scheinen, dass die Wirtschaftskrise nur das zweitgrößte Problem der Menschheit ist. So gewagt Visionen wie die vom Solarstrom aus der Wüste auch sein mögen, das Land der Tüftler und Denker braucht mehr davon. Der Klimawandel ist nicht nur eine Gefahr, er birgt auch immense Chancen für saubere Geschäfte. In Kalifornien und anderswo hat man das längst begriffen.